بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله صلى الله عليه وسلم هاي البمهاتشكايت سلام بفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Liebe Geschwister, wir sind heute immer noch bei dem Feldzug von Tabuk und werden das heute inshallah ta'ala, soweit es geht, zu Ende besprechen. Und wir waren an derjenigen Stelle stehen geblieben, an der der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Leuten in Tabuk ankam. Und ihr wisst, Tabuk ist eine Ortschaft auf der arabischen Halbinsel, ist bis heute noch eine Ortschaft in der arabischen Halbinsel, die allerdings ca. 800 Kilometer entfernt ist von Medina. Insofern ist sie eine der schwierigsten Feldzüge gewesen überhaupt, dieser Feldzug nach Tabuk. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten klipp und klar gesagt, was sein eigentliches Ziel war, als er hinausgezogen ist. Und die Leute haben dann unterschiedliche Argumente genannt, um von diesem Feldzug zurückzubleiben. Manche von ihnen, die meisten, die sich entschuldigt haben, waren entweder Leute, die tatsächlich eine Entschuldigung haben, weil sie zum Beispiel krank sind oder behindert sind oder ähnliches, aber andere hatten keine Entschuldigung und sie waren Heuchler. Und manche von ihnen hatten keine Entschuldigung, aber sie waren gläubige Menschen. Und manche dieser Entschuldigungen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim aufgenommen oder indirekt aufgenommen. Und zwar kam ein Heuchler zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hatte ihn um Erlaubnis gebeten, zurückzubleiben. Und sein Argument war, er sagte, O Gesandter Allahs, ich habe Angst, der Versuchung zu verfallen. Ich habe Angst, einer Versuchung zu verfallen. Und dann fragte er ihn, welcher Versuchung hast du denn Angst zu verfallen? Und er sagte, ich habe Angst, weil die Römer, deren Frauen sind hübsch, deswegen habe ich Angst, der Versuchung zu verfallen wegen ihren Frauen. Deswegen erlaube mir bitte, von dem Feldzug zurückzubleiben. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah offenbart in Surat al-Tawbah, Vers Nummer 49, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. Das heißt, unter ihnen gibt es manche, die sagen, erlaube mir zurückzubleiben und setze mich nicht der Versuchung aus. Dabei sind sie doch in Versuchung gefallen. Und wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. Denn das war eine Person, die war kein gläubiger Mensch. Sie hat nach außen hin so getan, als wäre sie gläubig und hat nach außen hin eine Entschuldigung gebracht, die nicht wirklich eine wahre Entschuldigung ist. Und das war auch nicht der wirkliche Grund, warum er nicht hinausziehen wollte. Und wir haben bereits erwähnt, wie Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam seinen Aufruf gefolgt ist, denn bei diesem Feldzug zum ersten Mal waren zigtausende Soldaten unter den Muslimen. Es reichte nicht aus, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ihm in der Staatskasse zur Verfügung stand. Deswegen hat er die Muslime aufgerufen zu spenden. Und wir haben bereits erfahren, dass Uthman radiallahu anhu unglaublich viel gespendet hat. Er hat eine gesamte Karawane, die er hatte, losgeschickt. Eine Karawane vollgeladen mit Ware. Die sollte eigentlich nach Damaskus gehen, wegen seinem Handel, den er getrieben hat. Und er hat diese ganze Karawane gestoppt und zurückkehren lassen nach Al-Madinah und hat das alles für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gespendet. Und dann noch 1000 Dirham dazu und noch vieles andere. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hat die Hälfte seines Vermögens hergegeben. Abu Bakr radiallahu anhu hat sein gesamtes Vermögen hergegeben, sodass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn fragte, was hast du denn für deine Familie zurückgelassen? Er sagte, ich habe für sie Allah und seinen Gesandten zurückgelassen. Und da wussten die Sahabe radiallahu anhum, dass sie Abu Bakr radiallahu anhu niemals zuvorkommen können, denn was will man mehr hergeben als sein gesamtes Vermögen? Insofern, liebe Geschwister, haben diejenigen, die reich waren, gespendet und diejenigen, die arm waren, gespendet. Und dann haben die Heuchler angefangen zu sagen, diejenigen, die über die Reichen haben sie gesagt, die haben das nur aus Augendienerei hergegeben. Und diejenigen, die arm waren, die haben, manche haben einen Sack Datteln oder nur einen halben Sack Datteln gebracht. Sie haben zu ihnen gesagt, was soll Allah und sein Gesandter mit so wenig Spenden anfangen? Insofern haben sie für jeden das entsprechende Argument gefunden. Als der Gesandte sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in Tabuk war, hat er Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu mit einigen anderen Sahaba zu einer Ortschaft geschickt, die heißt Daumatul Jandal. Und diese Überlieferung wird von Urwa ibn al-Zubayr überliefert. Und ihr wisst, Urwa ibn al-Zubayr ist einer der Tabi'in. Das heißt, diese Überlieferung ist Mursal. Er berichtet, dass der Prophet a.s. insgesamt 24 Reiter losgeschickt hat. Denn dort hat auch ein König regiert. Der hieß Uqaydar ibn Abd al-Malik al-Kindi. Und er war gerade auf der Jagd. Und die Sahaba radiallahu anhum, sie haben ihn auf der Jagd erwischt und festgenommen. Und der Prophet a.s. Er hat sich mit ihm daran geeinigt, dass er weiterhin in seinem Ort bleiben darf und seine Religion behalten darf, aber er muss dann die Jizya bezahlen. Und die Sahaba waren verwundert über die Kleidung, die prachtvolle Kleidung, die dieser König anhatte. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, die erzählt wird, übrigens, das ist die Stadt Daumat al-Jandal, wie gesagt, die ist ungefähr 4 Kilometer von Tabuk entfernt, aber wiederum 700 Kilometer ungefähr 700 Kilometer mit dem Auto heutzutage entfernt von Medina. Nordwestlich der arabischen Halbinsel. Auf jeden Fall wird erzählt, dass der Prophet a.s. gesagt hat, wundert ihr euch über das, was er anhat? Dann sagt er, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, die Taschentücher von Sa'd ibn Mu'adh im Paradies sind besser als das, was er anhat. Und die Überlieferung besagt, dass die Beute, die Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu gemacht hat, von diesem König namens Uqaydar, bestand aus 800 Gefangenen und 1000 Kamelen und 400 Panzerhemden und 400 Speeren. Wie dem auch sei, zu dem gleichen Zeitpunkt hatte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ein weiteres Geschenk bekommen von einem König aus einer Ortschaft namens Aylah. Und das liegt, wallahu a'lam, im heutigen Jordanien. Und dieser König von Aylah hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Maultier, ein weißes Maultier und Gewänder geschenkt und hat sich auch mit ihm auf die Jizya geeinigt. Und diese Geschichten, die zeigen alle, dass das islamische Imperium sich ausgeweitet hat und dass immer mehr Leute sich gesagt haben, es ist besser, wir springen jetzt noch ins Boot, bevor das Boot losfährt, sodass wir nicht mehr aufsteigen können. Das heißt, sie wussten, dass der Islam sich immer mehr ausbreitet, immer stärker wird und dass er nach und nach alle Ortschaften, alle Gebiete, die unter anderer Herrschaft stehen, für sich gewinnt politisch. Und es gibt auch eine weitere Überlieferung, die erzählt wird, dass der Prophet a.s. dort zum zweiten Mal Heraklius angeschrieben hat mit Dihya al-Kalbi als Gesandten. Wenn das stimmt, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zweimal Heraklius zum Islam aufgefordert. Und denn am Anfang war es ja schon am Anfang des 7. Jahres, worüber wir bereits vorher gesprochen hatten. Wie dem auch sei, als die Muslime in Tabuk waren, das eigentliche Ziel war ja, das eigentliche Ziel war ja die Auseinandersetzung mit den Römern, mit dem Byzantinischen Reich, die mit großen Heerscharen angekommen waren. Der Krieg allerdings hat niemals stattgefunden. Und die Heere sind nie aufeinander getroffen. Und seltsamerweise, manche Autoren erwähnen überhaupt keinen Grund dafür, warum der Krieg nicht stattgefunden hat. Aber die Wahrheit ist, wallahu ta'ala a'lam, ist, dass Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, mir wurden 5 Dinge gegeben, die keinem Propheten vor mir gegeben worden sind oder worden waren. Und erwähnte, eine dieser 5 Dinge ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Sieg verholfen, ihm wird zum Sieg verholfen aus einer Entfernung von einem Monat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala den Schrecken und die Angst in die Herzen seiner Feinde setzt. Und deswegen, wenn die Muslime stark sind und wenn die Muslime ihr Ziel ist, Allah subhanahu wa ta'alas Zufriedenheit, dann wird Allah azza wa jal das, die Angst in die Herzen derjenigen Menschen setzen, die die Muslime, gegen die Muslime kämpfen. Und deswegen, insofern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala auf deiner Seite ist, schaut einmal Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er die Herzen der Menschen wendet, oder wenn er Angst und Schrecken in die Herzen der Menschen setzt, das war's, dann ist der Krieg schon gewonnen. Und deswegen, die Römer, als sie erfuhren, dass die Muslime mit 30.000 Mann ungefähr, wie wir gesagt haben, angekommen sind, da, und sie waren mit Sicherheit viel mehr als 30.000 Mann, trotzdem, das war ihnen genug, denn Allah subhanahu wa ta'ala hatte ja im Koran al-Karim erwähnt, dass selbst wenn sie eine kleinere Menge sind, können sie eine größere Menge besiegen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das zulässt. Insofern sind sie verschwunden, die sind abgehauen und sie sind von diesem Feldzug geflohen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es geschafft, wie in den beiden Beispielen, die bereits erwähnt waren, verschiedene Herrschaftsgebiete für sich zu gewinnen und sie sozusagen politisch unter das islamische Imperium zu integrieren. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam blieb dann mit ihnen 20 Nächte oder 20 Tage lang in Tabuk und danach ist er nach Medina wieder zurückgekehrt. Auf dem Rückweg nach Medina sind die Muslime an einer Ortschaft vorbeigekommen. Sie hieß Al-Hijr. Und Hijr ist eine Ortschaft, die heutzutage genannt wird Mada'in Salih, Wallahu A'lam. Wie dem auch sei, das ist die Ortschaft, an der das Volk von Thamud gelebt hatte. Thamud ist dasjenige Volk, über das Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim uns berichtet, dass Allah sie geprüft hat durch eine Kamelstute. Eine Kamelstute ist ein weibliches Kamel. Und die Prüfung, darüber haben wir im Tafsir in Surat Ash-Shams ausführlich gesprochen. Und in dieser Ortschaft hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet aufgrund ihres Hochmutes und aufgrund ihrer Ungehorsamkeit. Und die Leute, und natürlich ihr wisst, dass sie Thamud gehaust haben, in den Bergen, das heißt, sie haben Wohnungen und Häuser ausgehöhlt, ausgeschnitzt aus den Bergen heraus. Und die Leute waren natürlich verblüfft, und es ist bis heutzutage noch eine verblüffende Angelegenheit, wenn man so etwas anschaut. Und die Leute waren natürlich verwundert und haben sich beeilt und wollten in die Häuser hineingehen und schauen, wie sie das geschnitzt haben und wie sie das dort gebaut haben und ausgehöhlt haben. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verbot ihnen dies. Und er sagte, لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. Er sagte, betretet nicht die Wohnungen derjenigen, die sich selbst Unrecht zugefügt haben, aus Angst davor, dass euch nicht dasselbe passiert, wie ihnen passiert ist. Es sei denn, ihr betretet sie weinend. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verhüllte seinen Kopf und beeilte sich, bis er diese Stelle schnell überquerte. Auch hat er ihnen alaihi salatu wasallam verboten, dass sie aus dem Wasser des Brunnens trinken. Denn dort der Brunnen, das ist derjenige Brunnen, mit dem sie sich teilen mussten mit der Kamelstute. Und das war die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Wasser, was dort war, das hat er ihnen auch verboten zu benutzen. Denn das ist eine verfluchte Ortschaft. Und damit sie nicht verflucht werden, wie diese Menschen damals verflucht wurden. Und er hat ihnen auch verboten, dass sie dort Wudu machen sollen. Aber manche von ihnen, so heißt es in einer Mursal-Überlieferung, sie haben bereits Wasser genommen und Nahrung vorbereitet mit diesem Wasser, geknetet wie Teig für ihre Tiere, für sich selbst. Und dann hat der Prophet in dieser Überlieferung, heißt es, ihnen angeordnet, dass sie diesen Teig den Tieren geben sollen und nicht davon selbst essen sollen. Auf dem Rückweg hat auch die Ermüdung und die Anstrengung die Muslime eingeholt. Und so haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum gebeten, dass er für sie bei Allah subhanahu wa ta'ala um Stärke bitten soll, was Allah subhanahu wa ta'ala dann auch gemacht hat. Und in dieser Zeit, liebe Geschwister, hat sich auch das ereignet, dass manche von ihnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, manche Menschen, die Muslime waren, sie haben Heuchelei begangen und sie haben Sachen gesagt, die sie nicht hätten sagen dürfen. Und sie haben sich lustig gemacht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, über die gläubigen Menschen und über den Koran al-Karim. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Ayat im Koran al-Karim herabgesandt. Sie schwören bei Allah, sie hätten es nicht gesagt. Aber sie haben ja das Wort des Unglaubens gesagt und sind, nachdem sie den Islam angenommen hatten, ungläubig geworden. Und sie hatten vor, das auszuführen, was sie doch nicht erreicht haben. Und sie grollten darüber nur, dass Allah auch sein Gesandter sie von ihnen seiner Hund reich mach werden lässt. Diese Ayah in Surah 74, Surah Tauba, Surah 9, Ayah 74. Und sie hatten sich etwas erlaubt. Sie haben ihre Gesichter verschleiert und wollten, so dass sie nicht erkannt werden konnten. Und sie wollten das Tier des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf dem er geritten ist, verscheuchen und so den Propheten sallallahu alaihi wasallam, möge Allah uns davor bewahren, kränken. Und wie gesagt, wenn ein Mensch, möge Allah uns davor bewahren, den Glauben verlässt, dann ist das auf verschiedene Art möglich. Und eine der Arten ist natürlich, wie sie das gemacht haben, indem sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam kränken. Wie dem auch sei, als die Armee sich Medina genähert hat, sind die ganzen Familien dieser Kämpfer haben sie empfangen und haben sie willkommen geheißen und auch die Kinder und so weiter und so fort. Und das ist die Begebenheit, wo manche Leute erzählen, dass dieses Gedicht Tala' al-Badru alayna min Thaniyat al-Wada', was nicht authentisch überliefert worden ist, an dieser Stelle gesagt worden sein soll. Und die Leute sind in Medina eingetreten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, immer wenn er von einer Reise zurückkam, hat er erst einmal 2 Raka'a in der Moschee verrichtet und danach hat er sich zu den Menschen gesetzt. In dieser Begebenheit dann, liebe Geschwister, kamen dann die Leute, die zurückgeblieben waren. Da kamen also die Heuchler, die zurückgeblieben waren, die nicht mit nach Tabuk gegangen waren, und sie haben die unterschiedlichsten Entschuldigungen hervorgebracht. Und schaut mal an, subhanallah, was für eine Erniedrigung. Sie haben Angst gehabt, dass sie kämpfen müssen und dann sterben, und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Gläubigen einen Sieg beschert, ohne dass ein einziges Blut eines gläubigen Menschen vergossen werden musste. Wie dem auch sei, die Heuchler kamen und sie haben ihre Entschuldigungen hervorgebracht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat akzeptiert, was sie gesagt haben, weil er akzeptiert es gemäß ihrer offensichtlichen Aussage. Das heißt, auch wenn sie etwas gelogen haben, wie hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wissen können? Deswegen, wenn einer gesagt hat, ich war krank, ich konnte nicht, oder ich hatte diese Entschuldigung, ich konnte nicht, er hat akzeptiert und hat für sie um Verzeihung gebeten und hat ihren Treueschwur akzeptiert, und was sie in sich selbst hegen, das hat er Allah subhanahu wa ta'ala überlassen. Dann blieben noch 3 Personen übrig, über die wir das letzte Mal gesprochen hatten, und zwar gab es 3 Sahaba radiallahu anhum, die auch zurückgeblieben sind, aber keine Entschuldigung gehabt haben. Und das war eben Ka'b und Murara und Hilal. Und Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, er berichtet uns diese Begebenheit selbst und er erzählt uns, dass er an keinem Tag so reich gewesen war wie an dem Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Feldzug nach Tabuk aufgerufen hat. Er will sagen, ich hatte keine Entschuldigung. Er sagt, ich hatte 2 Kamele frisch erst gekauft und ich hätte mitreisen können, und ich war jung und ich war stark und ich hatte gar kein Problem. Ich habe keine Entschuldigung gehabt. Das Problem von Ka'b war, radiallahu anhu, dass er die Sache immer hinausgeschoben hat. Er hatte immer was zu tun und er sagte, ich erledige meine Sache und wenn ich fertig bin, dann gehe ich hinterher. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Herr von 30.000 Leuten sich bewegt, das ist eine ganz lange Karawane und dann die Leute kommen nach und nach, ziehen hinaus und es gehen immer mehr Leute, die wieder hinausziehen und du kannst auch noch nach mehreren Stunden hinausziehen, du wirst immer noch genug Leute sehen, die nach und nach hinausziehen. Und er hat das immer hinausgeschoben und dann, als sie dann alle weg waren, hat er sich gesagt, ist kein Problem, ich kann auch morgen noch alleine gehen, mich beeilen, dann hole ich sie ein. Und irgendwann einmal war das nicht mehr möglich und es war sozusagen zu spät. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, ist dann auch in die Moschee gegangen und sah, wie der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, dort saß und die Leute ihre Argumente angehört hat, warum sie nicht mitgekommen sind, hat sie von dem akzeptiert. Und Ka'b sagte, radiallahu anhu, dass er vorher sich schon vorbereitet hat, was er dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen möchte. Und Ka'b sagte über sich selbst, dass er gut argumentieren kann. Er sagte, ich konnte sehr gut argumentieren. Er sagte, wenn ich wollte, ich hätte reden können und der Prophet wäre überzeugt gewesen von dem, was ich gesagt habe. Und deswegen habe ich meine Argumente vorbereitet, um eine Entschuldigung zu haben, warum ich nicht mitgezogen bin. Aber er sagte, dass er natürlich, sobald er die Moschee betreten hat und den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, konnte er nicht mehr ihn anlügen. Und dann hat er sich gedacht, das Einzige, was mich heute erretten werden kann, ist die Aufrichtigkeit und die Wahrheit zu sagen. Denn er hat sich gedacht, wenn ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam anlüge und Allah subhanahu wa ta'ala offenbart seinen Propheten, dass ich gelogen habe, dann bin ich unten durch. Deswegen ist das Beste, die Wahrheit zu sagen. Wie dem auch sei, Ka'b sagte, ich war nämlich an jeder Schlacht dabei, außer bei Badr. An allen Schlachten war ich dabei, nur bei Badr war ich nicht dabei. Er will damit sagen, das heißt, ich bin kein Heuchler, sondern ich bin zurückgeblieben, der Shaitan hat mit mir gespielt und deswegen habe ich es nicht geschafft, mit hinauszuziehen. Wie dem auch sei, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ka'b sah, hat er gelächelt, aber gelächelt wie ein zorniger Mensch lächelt. Und da sagte Ka'b zu ihm, O Gesandter Allahs, wenn es irgendjemand anderes gewesen wäre von dieser Dunya, außer dir, jemand anderes gewesen wäre außer dir, dann hätte ich ihn anlügen können und überzeugen können. Aber die Ehrlichkeit wird mich heute, das Einzige, was mich erretten kann, ist heute die Ehrlichkeit zu sagen. Und er hat ihm erzählt, ich war noch nie so reich wie an dem Tag, an dem du aufgerufen hast, dass wir hinausziehen sollen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Worte gehört hat und dass er zugegeben hat, dass er keine Entschuldigung hat, hat er zu seinen Freunden gesagt, was den da angeht, der hat die Wahrheit gesprochen. Was den da angeht, er hat die Wahrheit gesprochen. Also als würde man merken, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, natürlich, er versteht, er ist kein unerfahrener Mensch. Er weiß, wer die Wahrheit spricht, er weiß, wer ihn anlügt, das merkt man. Okay? Und deswegen hat er gesagt, was den angeht, der hat die Wahrheit gesprochen. Dem kann man glauben. Und dann sagt er so, und jetzt geh fort und warte, bis Allah Azza wa Jal in deine Angelegenheit ein Urteil trifft. Das heißt, er hat seine Entschuldigung nicht akzeptiert, weil er hat keine Entschuldigung. Und nur wenn Allah Azza wa Jal diese Entschuldigung akzeptiert, dass er um Verzeihung bittet, dann Allah, dein Prophet wird das akzeptieren. Aber wenn Allah das nicht akzeptiert, dann wird sein Prophet wird das ebenfalls nicht akzeptieren. Als er hinausgegangen ist von der Moschee, kamen dann die Unheilstifter und die Unruhestifter und haben zu Ka'b gesagt, Mensch, warum hast du die Wahrheit gesagt? Hättest du doch irgendein Argument vorgebracht. Guck mal, die anderen haben ein Argument gebracht und der Prophet hat für sie um Verzeihung gebeten und hat ihre Entschuldigung akzeptiert und das war's, fertig. Warum machst du so eine große Sache draus? Geh noch mal hin. Und Ka'b sagt, die Leute haben dann so lange auf mich eingeredet, bis ich fast wieder zurückgehen wollte, um zu lügen. Damit der Prophet a.s.w. diese Entschuldigung akzeptiert. Aber dann sagt er, dann habe ich nachgefragt, gibt es jemanden, der außer mir das Gleiche gemacht hat. Und sie haben gesagt, ja, Hilal und Murara. Dann sagt er, okay, dann werde ich geduldig sein, genauso wie sie auch geduldig sind. Und die beiden, sie waren älter als, sie beide waren älter als Ka'b und deswegen haben sie sich meistens zu Hause aufgehalten. Und es erging der Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass niemand mit ihnen reden darf. Niemand sich mit ihnen unterhalten darf. Niemand darf, wenn sie einen grüßen, mit Assalamu alaikum, niemand darf zurück sagen, wa alaikum assalam. Das heißt, sie wurden vollkommen abgeschottet, man hat sie vollkommen gesellschaftlich ignoriert und er sagt, die anderen beiden, sie waren sowieso meist zu Hause, weil sie waren ältere Leute. Aber was mich angeht, ich war noch jung und stark und deswegen, er will damit sagen, ich war unter den Leuten, habe mich unter den Gemisch gespielt, auf den Markt gegangen, in die Moschee gegangen zum Beten und so weiter und so fort. Aber keiner hat mit ihnen geredet. Und er sagte, ich habe sogar extra mich beim Beten neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer versucht hinzustellen. Und dann habe ich gegrüßt extra, laut gegrüßt und ihn angeschaut, nur um zu sehen, ob er seine Lippen bewegt, was darauf hindeutet könnte, dass er meinen Friedensgruß erwidert. Und dann sagte er, und dann habe ich beim Beten gemerkt, ich war mir sicher, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mich gerade anschaut. Und dann habe ich, immer wenn ich auf ihn geschaut habe, hat er seinen Blick abgewandt von mir. Und liebe Geschwister, das muss man sich einmal vorstellen, dass diejenige Person, die du von allen Menschen, die es auf der Welt gibt, am meisten liebst und lieben musst, diese Person wendet sich von dir ab. Kannst du dir vorstellen, was für eine Kummer und was für eine Sorge solch eine Person in sich tragen wird. Und er sagte, also dass die Leute haben sich alle von ihm abgewandt. Sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir nicht in die Augen geschaut und hat meinen Friedensgruß nicht erwidert. Und er sagte, dann bin ich gegangen zu Abu Qatada. Abu Qatada war ein Cousin von Ka'b und er mochte ihn sehr. Er gehörte zu den Menschen, die er von allen am meisten mochte. Und er grüßte ihn, Assalamu alaikum. Und auch sein Cousin hat ihm keine Antwort zurückgegeben. Und dann sagte er zu ihm, hör mal zu, weißt du denn nicht, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe? Er gibt ihm keine Antwort. Er sagte, ich bitte dich bei Allah, weißt du nicht, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe? Und mehrmals hat er ihm diese Frage gestellt. Und erst beim dritten Mal hat Abu Qatada seinen Mund aufgemacht und wollte jetzt eine Antwort geben. Und was könnt ihr euch vorstellen, was er in diesem Moment gesagt hat? Er sagt in diesem Moment, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, daraufhin haben meine Augen angefangen zu tränen. Und ich habe angefangen zu weinen. Und in dieser Situation kam irgendwann mal ein Ruf. Jemand rief laut aus und sagte, wo ist Ka'b ibn Malik? Wo ist Ka'b ibn Malik? Und das war ein Botschafter. Das heißt, ein Botschafter, hat ihn geschickt mit einem Brief zu Ka'b ibn Malik. Und das war ein Brief eines Herrschers aus Großsyrien. In diesem Brief hat der Herrscher geschrieben, wir haben erfahren, dass dich dein Gefährte, sie meinte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir haben erfahren, dass dich dein Gefährte im Stich gelassen hat. Komm zu uns. Es ziemt sich nicht für jemanden, für dich so zu leben, wie du lebst. Komm zu uns, wir werden dich ehren. Und folge uns. Und das muss man sich vorstellen. Das heißt also, diese Nachricht, dass die Leute von Medina, die drei Leute vollkommen ausgeschlossen haben, mit ihnen keinen Wortwechsel mehr machen, das hat sich ausgebreitet, diese Nachricht, liebe Geschwister, von Medina nach Damaskus. Und das war eine zusätzliche Prüfung für ihn, aber, subhanallah, diejenigen Menschen, die von Allah azza wa jalla geleitet sind, sie erkennen die Prüfung. Und als er den Brief gelesen hat, hat er gesagt, das ist nichts anderes als eine Prüfung von Allah. Und da hat er den Brief genommen, weggeschmissen. Das war's. Und er hätte, wenn er Dunya wollte, wäre er weggegangen und das war's und hätte das Jenseits verkauft für sein Diesseits. 40 Tage lang, liebe Geschwister, ging es so, dass niemand sich mit ihnen unterhalten hat, niemand sich um sie gekümmert hat. Und er war zu Hause und es klopfte plötzlich nach 40 Tagen bei ihm an der Tür. Und jemand fragt nach Ka'b. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass er Hoffnung hat, dass es endlich die Erlösung ist. Und es war, subhanallah, der Gesandte des Gesandten Allahs. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Person geschickt und er fragt, was ist? Er dachte, die Prüfung wäre endlich vorbei. Und dann sagte der Gesandte des Gesandten Allahs zu ihm, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam ordnet dir an, dich von deiner Frau zu entfernen. Der Gesandte Allahs hat ihn also angeordnet, dass er nicht mehr zusammen wohnen darf mit seiner eigenen Ehefrau. Daraufhin fragte er ihn, meinte er, dass ich mich von ihr scheiden lassen soll? Und wenn er möchte, ich werde mich von ihr scheiden lassen. Er sagte, nein, du sollst dich nicht von ihr scheiden lassen, sondern du sollst dich nur von ihr trennen. Das heißt, sie sollt nicht mehr zusammen jetzt wohnen. Und daraufhin hat Ka'b ibn Malik radiallahu anhu seine Ehefrau geschickt zu ihrer eigenen Familie. Und subhanallah, er wäre sogar bereit gewesen, in dieser Situation sich von seiner eigenen Ehefrau zu trennen. Warum? Weil die Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sie war da und sie war größer, als wir sie uns selbst vorstellen können. Nur eben, sie hat in diesem einen Moment, war er schwach. Aber das heißt nicht, dass er deswegen ein Heuchler gewesen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Allah azza wa jal beschreibt im Koran al-Karim, er sagte in der 118. Aya in Surat At-Tawbah, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, eine der wichtigsten Weisheiten Allah subhanahu wa ta'ala, also Hikmah, warum er die gläubigen Menschen prüft. Der gläubige Mensch, wenn ihm etwas widerfährt, er ist von unterschiedlicher Art. Manche haben starken Iman, manche haben schwächeren Iman. Aber was man beobachten kann bei Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, dass er am Anfang hat er Hilfe gesucht, beziehungsweise Unterstützung gesucht, beziehungsweise hat er versucht, die Zufriedenheit bestimmter Personen zu bekommen, und zwar unter ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unter ihnen sein eigener Cousin Abu Qatada, wie gesagt haben, und alle anderen Menschen, die mit ihm gelebt haben. Und all diese Sachen haben ihm nicht geholfen. Und Allah azza wa jal sagt in dieser Aya nochmal, bis die Erde eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt außer zu ihm. Und das ist der Ikhlas. Und das ist der Tawhid, den die Prüfung in dir pflanzt. Das heißt, die Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala bringt dich, wenn Allah für dich Gutes will, bringt dich so weit, dass du die Hoffnung aufgibst auf jeden anderen außer Allah azza wa jal und dich ihm alleine zuwendest, sonst niemanden mehr, weil die Hoffnung auf die anderen vollkommen aufgegeben ist. In diesem Moment, Allah azza wa jal erhört dein Dua. Und deswegen Ka'b radiallahu anhu, nach dem 50. Tag hatte er sein Fajr-Gebet verrichtet und hat sich dann auf das Dach seines Hauses gesessen. Und was wird er wohl getan haben? Er wird Dua gemacht haben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er wird ihn angefleht haben, aber auf eine Art und Weise und in einer Intensität, wie er das sicherlich vorher noch nie gemacht hat. Denn 50 Tage, liebe Geschwister, sind fast 2 Monate eine Zeit, möge Allah uns bewahren. Allah alleine weiß, wie unser einer reagieren würde nach so einer langen Phase. Wie dem auch sei, Allah weist uns darauf hin, er sagt, und sie wussten, das heißt, bis es der Person bewusst wird, bis sie Gewissheit erlangt hat, bis sie 100% davon überzeugt ist, dass es vor Allah subhanahu wa ta'ala keine Zuflucht außer wieder zu ihm zurück, subhanallah. Das heißt, wenn Allah azza wa jall mit dir zornig ist, dann sollst du vor seinem Zorn fliehen. Und wenn er mit dir dich bestrafen will, sollst du vor seiner Strafe fliehen, aber wohin? Wieder zu ihm, subhanahu wa ta'ala. Denn kein anderer kann den Zorn bändigen von Allah azza wa jall. Und niemand kann seine Strafe, subhanahu wa ta'ala, zurückhalten, außer er selbst. Und so hat er auf dem Dach sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zugewandt, ihn um Vergebung gebeten, Tauba gemacht. Und in diesem Moment hört er ein lautes Schreien aus der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sah, wie die Leute aus der Moschee rannten. Und er sah, wie eine Person laut ausrief, O Ka'b ibn Malik. Und er sah, wie eine Person auch auf eine Erhöhung stieg und auch laut nach Ka'b rief. Und in diesem Moment wurde ihm bewusst, radiallahu anhu, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Reue angenommen hat. Und er hat eine Dankesniederwerfung gemacht. Eine Dankesniederwerfung ist, nennt man auf Arabisch, Sajdatu al-Shukr. Das heißt, das macht man, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem eine außerordentliche Gunst erwiesen hat. In diesem Fall, natürlich Allahs Gunsterweisungen sind die ganze Zeit. Wir können nicht ohne ihn auskommen. Aber gemeint ist, wenn etwas Besonderes passiert ist, in diesem Moment ist es Sunnah, dass man sich niederwirft für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, was er gemacht hat. Eine Person kam sogar reitend, weil die Sahaba radiallahu anhum, als sie diese Botschaft gehört haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Worte gesprochen hat, in Bezug auf Ka'b, in Bezug auf seine Freunde, in Bezug auf die gläubigen Menschen. Und diese Worte hat er Jibril gegeben. Und diese Worte sind zu Muhammad s.a.w. gelangt. Und der Prophet hat ihnen mitgeteilt, was herabgesandt worden ist. So wollten sie die Ersten sein, die ihm diese Freude machen und diese frohe Botschaft überbringen. Deswegen einer kam sogar reitend entgegen. Und der andere stieg auf eine Anhöhe und sagte zu ihm, freu dich über die Taube von Allah subhanahu wa ta'ala für dich. Freu dich über die Taube, die Allah subhanahu wa ta'ala von dir angenommen hat. Und als derjenige bei Ka'b ankam, der die Vorbotschaft als erster verkündet hat, hat er vor lauter Freude seine Kleider ihm geschenkt. Er hatte, die Kleider bestanden aus mehreren Teilen, Oberteil und Unterteil, und er hat diese Kleider ausgezogen und hat sie ihm als Geschenk gemacht, weil er ihm diese schöne Botschaft übermittelt hat. Und er hatte dann keine anderen Kleider, mit denen er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hätte gehen können. Und da hat er sich zwei neue Kleidungsstücke ausgeliehen und ist zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam geeilt. Und die Leute empfingen ihn und die anderen beiden Sahaba mit großer Freude, denn die gläubigen Menschen sind wie ein Körper. Wenn der eine sich freut, die anderen freuen sich für ihn. Es gibt keinen Argwohn, es gibt keinen Hass, es gibt keinen Neid unter den gläubigen Menschen. Und einer von ihnen, Talha ibn Ubaidillah, radiallahu anhu, er stand extra auf, weil der Prophet saß in der Moschee und die Sahaba, manche von ihnen, um ihn herum. Und Talha aus der Sitzung stand extra auf, um ihn stehend zu empfangen. Und das hat er ihm besonders hoch angeschätzt und gesagt, das werde ich dir niemals vergessen, dass du mir diese Sache gemacht hast. Und hier sieht man, dass manche Kleinigkeiten, manche kleinen Gesten große Freude bereiten können. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er ihn dann gesehen hat, als Ka'b dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, sah er, wie der Gesandte glücklich war, überaus erfreut war über diese frohe Botschaft, denn alle haben sich gefreut darüber, denn sie wussten, dass sie gläubige Menschen sind und sie freuen sich für die Tauba, die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, angenommen hat. Und der Prophet a.s.w. sagte zu Ka'b, freue dich über den besten Tag, den du jemals erlebt hast, seitdem deine Mutter dich geboren hat. Freue dich über den besten Tag, den du jemals erlebt hast, nachdem deine Mutter dich geboren hat. Dann sagte der Ka'b radiallahu zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, diese frohe Botschaft, kommt sie von dir oder kommt sie von Allah subhanahu wa ta'ala? Und er sagte, nein, sie kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ka'b sagte in diesem Moment, O Allah, ich werde als Zeichen meiner Tauba alles hergeben, was ich besitze. Ich werde alles spenden, was in meinem Besitz ist. Und daraufhin sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, nein, behalte einen Teil für dich. Behalte einen Teil für dich zurück Und dann sagte Ka'ab, dann habe ich alles gespendet, bis auf denjenigen Anteil, den ich damals beim Feldzug von Khaybar bekommen hatte. Und die wichtigste Botschaft dieser gesamten Geschichte von Ka'ab, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, fasst Allah subhanahu wa ta'ala zusammen in einer Ayah in Surat At-Tawbah. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal in der 119. Ayah, Sura Nummer 9 auf der Seite 206, Ja, ayyuhal ladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Ka'ab ibn Malik sagte, radiallahu anhu, dass dasjenige, was ihn errettet hat, war seine Aufrichtigkeit, seine Wahrhaftigkeit, seine Ehrlichkeit Allah Azza wa Jal gegenüber. Seine Ehrlichkeit, dass er nicht versucht hat, nachdem er diese Sünde schon auf sich geladen hat, jetzt noch eine zweite Sünde auf sich zu laden und auch noch zu lügen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also sagte er, ich muss diese Sache lieber büße ich für diese Sache in diesem Leben, als dass ich für die Sache büße im nächsten Leben. Und deswegen, liebe Geschwister, ist die Ehrlichkeit Allah Azza wa Jal gegenüber das Beste, was man machen kann, und alle anderen Formen Unehrlichkeit bringen einem vielleicht auf kurze Zeit etwas. Vielleicht sieht es so aus, als wärst du unter den Gläubigen akzeptiert, anerkannt, während du Tag und Nacht den Tag verbringst in diesem Leben, Allah Azza wa Jal im Himmel mit dir zornig ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und die gesamten Leute von Medina haben sich gefreut über diese Frohbotschaft des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und Allah sagt im Quran al-Karim, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Das heißt, und auch die Reue der Dreien, die zurück gelassen wurden. Das heißt, auch die Reue dieser Dreien hat Allah Azza wa Jal angenommen. Denn in der Ayah vorher heißt es, Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer angenommen, die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten. Sa'at al-Usra, das ist gemeint ist hiermit der Feldzug von Tabuk, weil Usr ist die Schwierigkeit, ja, die Anstrengung, und dieser Feldzug wurde Ghazwat al-Usra auch genannt, der Feldzug der Anstrengung, ja, weil es eben anstrengend war. Nachdem die Herzen einer Gruppe von ihnen beinahe abgeschweift wären, hierauf hat er ihre Reue angenommen, gewiss, er ist zu ihnen gnädig und barmherzig, und dann sagt Allah, und auch die Reue der Dreien, die zurückgelassen wurden, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt außer zu ihm. Und das ist der entscheidende Punkt. Bis sie also zu dem Punkt gelangt sind, wo ihnen klar wurde, wenn du errettet werden willst vor Allah, dann musst du dich ihm subhanahu wa ta'ala zuwenden. Hierauf wandte er, subhanahu wa ta'ala, hierauf wandte er sich ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen, subhanallah. Yani sogar die Tauba des gläubigen Menschen ist eine Ni'ma von Allah, subhanahu wa ta'ala. Gewiss, er ist der Reue annehmende, und eigentlich müsste es heißen, er ist der ständig Reue annehmende, Tawwab und Barmherzige. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Aus diesem Feldzug von Tabuk, liebe Geschwister, lernen wir mehrere Angelegenheiten. Das heißt, es gibt einige Sachen, die sich ereignet haben zur Zeit des Feldzuges von Tabuk. Entweder währenddessen oder kurz vorher oder kurz nachher. Eine der Angelegenheiten, die sich damals ereignet hat, ist ein Gemeinschaftsgebet, bei dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu spät kam. Und zwar geht es um ein Fajr-Gebet, dass der Prophet ﷺ, er kam dahin zu spät aufgrund einer bestimmten Begebenheit, und ich lese euch einfach den Hadith vor. Dieser Hadith ist überliefert unter anderem bei Bukhari und bei Muslim, und in Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala heißt es wie folgt: Al-Mughira sagte, Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu, er berichtet uns, er sagt, im Feldzug von Tabuk ist der Prophet ﷺ vor dem Morgengrauen vom Weg abgegangen. Das heißt, sie sind auf dem Weg, waren auf dem Weg, und er ist irgendwann mal seitlich weggegangen, abseits vom Weg gegangen. Ich ging ihm hinterher, er ließ sein Kamel nieder und verrichtete seine Notdurft. Dann kam er und ich schüttete ihm das Wasser aus dem Behälter auf seine Hand, sodass er seine beiden Hände wusch und dann sein Gesicht. Danach versuchte er, seine beiden Arme frei zu machen, aber die Ärmel seines Gewandes waren zu eng. Und das weist darauf hin, dass der Schu'ba sich genau gemerkt hat, was da passiert ist. Dann zog er seine Arme ein und zog sie aus dem Obergewand heraus und wusch sie bis zu den Ellbogen. Er strich über seinen Kopf und seine Ledersocken. Das ist der berühmte Hadith, der als Beweis gilt, dass man über seine Ledersocken streichen darf. Dann stieg er auf sein Kamel und wir sind geritten, bis wir sahen, dass die anderen schon am Beten waren. Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn die Jama'a beten muss aus einem bestimmten Grund und sie keine Zeit haben zu warten oder sie nicht wissen, ob der Imam überhaupt noch kommen wird oder nicht, dann ist es ein Argument für sie zu sagen, dann betet eben jemand anderes vor, denn es kann ja nicht sein, dass die Leute so lange warten, dass andere darunter leiden könnten. Er sagte, Abdurrahman ibn Auf hatte mit ihnen schon eine Raka'a vom Fajr Salah gebetet. Dann stellte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in die Reihe der Muslime und betete hinter Abdurrahman ibn Auf die zweite Raka'a. Und das ist jetzt die interessante Angelegenheit. Warum? Weil der Prophet a.s. hat eine Raka'a verpasst. Und wie wird er jetzt handeln? Und Alhamdulillah, hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht diese Situation zugelassen oder bestimmt, dann hätten wir nicht daraus lernen können, wie man sich verhält, wenn man eine Raka'a des Gebetes verpasst. Als Abdurrahman ibn Auf das Salah beendete, stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf und die Muslime haben sich erschrocken und sagten Subhanallah, Subhanallah, weil sie mit dem Salah vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fertig waren. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Salah beendete, sagte er zu ihnen, ihr habt richtig gehandelt oder das habt ihr gut gemacht. Und so wissen wir, wie man sein Gebet beendet und wie man eine Raka'a nachholt. Und das ist natürlich eine Ehre für Abdurrahman ibn Auf, weil er als einziger in der gesamten islamischen Geschichte, wie wir kennen, hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgebetet eine gesamte Raka'a lang. Ja, das kennen wir nicht aus der gesamten Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, das ist ein Beweis dafür, dass grundsätzlich soll zwar derjenige Mensch vorbeten, der am meisten am Koran sich auswendig kann und auch am meisten sich in der Sunna auskennt, aber wenn das nicht passiert, ist das kein Grund für jemanden zu sagen, dass das Gebet deswegen nicht gültig ist. Auch hat in dieser Geschichte sich ereignet, dass Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, er wollte eine Tat wissen, durch die er in das Paradies eintreten kann. Und daraufhin antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm und sagte zu ihm, der Kopf unserer Angelegenheit ist die Shahada. Stell dir vor, ein Tier, ein Kamel, okay? Der Kopf des Kamels ist die Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa qiwamuhu as-salah. Und er sagt, und die Beine, die vier Beine davon, das ist as-salah. Und er sagte, as-salah und die Zakah. Und da sagt er, und die Spitze des Kamelhockers ist der Dschihad auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt nach bei diesem Feldzug über die Sutra des Betenden. Die Sutra kommt vom arabischen Wort Satara und bedeutet verdecken, abdecken, abschirmen. Und gemeint ist, dass man eine Abschirmung aufstellt zwischen einem selbst und der Qibla, damit niemand vor einem läuft. Und er antwortete, dass diese Abschirmung so groß sein soll wie die Rückenlehne eines Kamelsattels oder eines Sattels. Und auch hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in diesem Feldzug in Tabuk die Gebete Dhuhr und Asr und die Gebete Maghrib und Isha jeweils zusammengefasst und was darauf hinweist, dass man, wenn man auf der Reise ist, seine Gebete zusammenfassen darf. Und der Prophet a.s. war in Tabuk 20 Tage lang und hat 20 Tage lang seine Gebete gekürzt, was darauf hinweist, manche Gelehrte gesagt haben, dass man seine Gebete viele Tage, auch mehr als 4 Tage, kürzen darf. Und als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam auf dem Rückweg war, kam er in einem Garten vorbei und dort hat er die Menge der Dattel auf den Palmen abgeschätzt und das macht man nicht mal auf Arabisch Khars und das macht man, damit man weiß, wie viel Zakah die Person zu bezahlen hat und das weist darauf hin, dass das Khars, das Abschätzen der Menge, gesetzlich ist und das wird auch natürlich ausführlich darüber in Kitab al-Zakah gesprochen. Und auch hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Wasser verwendet aus einem Ledersack und dieser Ledersack war offensichtlich aus einem Tier, was verendet war. Und deswegen ist es eigentlich Najis, aber er sagte, dass das Gerben von Leder dessen Reinigung ist. Und auch hat sich ergeben in diesem Feldzug, dass 2 Leute sich in die Haare gekriegt haben und da hat einer dem anderen auf seine Hand gebissen und dann hat derjenige, der gebissen wurde, seine Hand gezogen. In dem Moment hat er ihm seinen Zahn ausgezogen und da war sozusagen der Zahn der anderen Person in seiner Hand und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angeordnet, dass er keinen Schadensersatz bekommt. Also die Person, die den Zahn verloren hat, weil sie im Unrecht war. Ja. Und wir lernen aus diesem Feldzug ebenfalls, dass normalerweise man darf einem Muslim oder einer Muslima maximal 3 Tage aus dem Weg gehen, wenn man im Streit ist. Aber wenn es einen religiös berechtigten Grund dafür gibt, darf es auch mehr als 3 Tage sein, denn in dieser Geschichte wurden es sogar 50 Tage. Der Islam hat sich aufgrund dieses Feldzuges besonders im Norden der arabischen Halbinsel ausgebreitet. Das war die Vorbereitung für die Befreiung von Großsyrien später, in der Zeit der Kalifen, also nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat nämlich für Großsyrien, für Damaskus und Umgebung eine Armee vorbereitet unter der Führung von Usama ibn Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Das war kurz vor seinem Tod, alayhi salatu wassalam. Aber die Armee ist niemals losgezogen, sondern erst zur Zeit des Kalifats des Propheten Muhammad, zur Zeit des Kalifats von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Und das trotz der gefährlichen Situation, wo man Angst hatte, dass nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil viele vom Islam abgefallen sind, dass jetzt die Stadt Medina angegriffen würde, aber der Abu Bakr radhiallahu anhu, wie wir sehen werden, hat dann trotzdem diese Armee losgeschickt, weil der Prophet alaihi salatu wasallam sie losgeschickt hat. Warum? Weil damit eben diese Ziele erreicht werden konnten, die islamische Da'wah hat, nämlich, dass die Menschen befreit werden von jeglicher Art von Ungerechtigkeit und von Tyrannei und von der Anbetung anderer als zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie Allah azza wa jal im Quran al-Karim sagte, hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Damit es keine Verführung gibt, Allah sagt in Surat al-Anfal, Vers Nummer 39, bis es keine Verfolgung mehr gibt, also Fitna gibt, und bis die Religion gänzlich Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. An dieser Stelle machen wir kurz 2-3 Minuten Pause, barakallahu fikum, und dann machen wir weiter, inshallah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute noch unterhalten über das darauf folgende Thema chronologisch gesehen. Und zwar geht es um das Jahr der Gesandtschaften. Auf Arabisch Amul Wufud. Und zwar das 9. Jahr nach der Hijra, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist dadurch ausgezeichnet, dass sehr viele arabische Stämme den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina besucht haben, sie haben eine Gesandtschaft gebildet, die in ihrem Namen, eine Delegation in ihrem Namen nach Medina geht, sich informiert über den Islam und den Islam annimmt, darüber lernt und zurückkehrt zu ihrem Volk und dann den Islam beibringt. Und das war deswegen der Fall, weil die Araber haben ihre Annahme des Islam, viele von ihnen, abhängig gemacht von der Befreiung Makkas. Sobald Makka befreit ist, beziehungsweise wenn sie merken, dass der Islam die Oberhand hat, dann werden sie in den Islam eintreten. Und das war der Fall. Und deswegen gibt es sehr viele Geschichten darüber, die erzählen, wie diese Gesandtschaften gekommen sind. Und Ibn Sa'd in seinem Buch At-Tabaqat erwähnte insgesamt 60 verschiedene Delegationen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam empfangen hat in der Stadt Medina, als er dort war. Und ihr wisst, dass die Hajj ist auch Pflicht geworden zu dieser Zeit, erst im 9. Jahr. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat die Hajj nicht vollzogen im 9. Jahr, sondern erst im Jahr darauf. Und deswegen hat er Abu Bakr geschickt. Und hier sehen wir den Grund, weil er beschäftigt war mit einer Sache, die noch wichtiger war. Und die Hajj, wenn es einen triftigen Grund gibt, wie diesen Grund, diese Sache kann kein anderer übernehmen, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen durfte er die Hajj hinausschieben auf das folgende Jahr. Und stattdessen ist Abu Bakr mitgegangen und er hat die Leute in der Hajj angeführt. Wie dem auch sei, die Erzählungen, davon gibt es Authentisches und auch weniger Authentisches. Aber insgesamt wissen wir, dass sehr viele Leute zu diesem Jahr gekommen sind. Deswegen nennt man es auf Arabisch Am al-Wufud, das Jahr der Gesandtschaften. Unter anderem spricht nämlich Surat al-Hujurat, die Surah Nummer 49 in Quran al-Karim, spricht nämlich ein paar Angelegenheiten an. Und zwar geht es um den schlechten Charakter mancher Araber, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam angesprochen haben auf eine Art und Weise, wie man das normalerweise nicht machen sollte. Aber das hängt zusammen mit ihrer Unwissenheit und hängt zusammen mit ihrer Unkenntnis über wie man in Städten wohnt und wie man mit Stadtbewohnern umgeht. Und es ist bekannt, dass die Leute auf dem Land offensichtlich schroffer sind als andere. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal, und ich lese direkt die Übersetzung auf Deutsch vor, und ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinen Gesandten zuvor und fürchtet Allah, gewiss Allah ist allhörend, allwissend. Und ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander sprecht, auf dass nicht eure Werke hinfällig werden, ohne dass ihr merkt. Gewiss diejenigen, die ihre Stimmen bei Allahs Gesandtem mäßigen, das sind diejenigen, deren Herzen Allah auf die Gottesfurcht geprüft hat. Für sie wird es Vergebung und großartigen Lohn geben. Gewiss, diejenigen, die dich hinter den Wänden der Gemächer rufen, die meisten von ihnen haben keinen Verstand. Und wenn sie gewartet hätten, wenn sie sich gedulden würden, bis du zu ihnen herauskommst, wäre es wahrlich besser für sie, und Allah ist allvergebend und barmherzig. Weil manche von ihnen, sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gerufen und haben gesagt, Muhammad, komm bitte raus und ähnliches. Und sie haben nicht um Erlaubnis gebeten und hätten so eigentlich, gehört es zum Anstand, wie die Sahaba es auch praktiziert haben. Nur diese Menschen waren unwissend noch. Ja? Die Sahaba radiallahu anhum selbst, sie waren nicht so, sondern sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gestört, er sei denn, es war sehr dringend. Ansonsten haben sie gewartet, bis er rauskam, alaihi salatu wassalam, und dann haben sie ihn angesprochen. Und diese Sura natürlich ist abgesandt worden, nicht nur in Bezug auf diese Menschen, sondern in Bezug auf alle anderen Menschen, die anständig umgehen wollen mit Allah und seinem Gesandten, beziehungsweise mit die Erben der Propheten, und zwar die Gelehrten der Religion. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, erwähnte verschiedene Stämme, Abd al-Qais, auch Banu Hanifa. Und Banu Hanifa ist deswegen interessant, weil aus ihnen Musaylima al-Kadhab hervorkam. Und Musaylima al-Kadhab, er kam mit diesen Leuten. Musaylima, liebe Geschwister, ist einer von zwei Personen, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam das Prophetentum beansprucht haben. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Fall offensichtlich, Aber Musaylima wollte den Islam annehmen unter der Bedingung, dass er der Kalif ist nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Deswegen berichtet uns Abdullah ibn Abbas, der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, Musaylima, der Lügner, er kam zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina und er sagte, wenn Muhammad mir die Aufgaben übergibt nach ihm, das heißt mich zum Führer macht der muslimischen Gemeinschaft nach ihm, dann werde ich ihm folgen. Er war einer von vielen unter seinen Leuten und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wandte sich ihm zu und auch Thabit ibn Qais ibn Shammas und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte in seiner Hand ein Stück einer Dattel, ein Stück einer Palme, ja, ein Stück eines Palmenblattes. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, selbst wenn du mich um dieses Stück Palmenblatt bitten würdest, so würde ich es dir nicht geben. Und du wirst nicht mehr machen können, als Allah für dich bestimmt hat. Und wenn du dich abwendest, dann wird Allah dich vernichten. وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ. Das heißt, und ich denke, du bist derjenige, den ich im Traum gesehen habe. Und daraufhin fragten, Abdullah ibn Abbas sagt, ich habe danach später gefragt, was meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Aussage, du bist, denke ich, derjenige, den ich im Traum gesehen habe. Dann sagte Abu Huraira zu mir, Abdullah ibn Abbas sagt, Abu Huraira sagte zu mir, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, während ich schlief, sah ich an meinen beiden Händen Armreifen aus Gold. Und sie haben mir Sorgen gemacht. Daraufhin hat Allah mir im Schlaf eingegeben, dass ich auf sie blasen soll. Das ist im Traum, ja? Auf sie blasen soll. Daraufhin habe ich auf diese zwei Armreifen geblasen und sie sind davon geflogen. Daraufhin habe ich sie als zwei Lügner interpretiert, die nach mir erscheinen werden. Einer von ihnen ist Al-Ansi und der andere ist Musaylima. Einer von ihnen ist Al-Ansi und der andere ist Musaylima. Al-Ansi, der hat das Prophetentum beansprucht, wurde getötet noch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber Musaylima, seine Angelegenheit ist bekannt. Er wurde erst getötet in der Auseinandersetzung von Al-Yamama zwischen den Muslimen unter der Führung von Abu Bakr und Musaylima und seinen Leuten. Und deswegen, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er wusste nicht, ob er es wirklich ist, aber er sagt, ich denke, du bist derjenige, den ich im Traum gesehen habe. Und die Träume der Propheten sind wahr. Aber natürlich konnte er nicht Musaylima jetzt hinrichten oder töten lassen oder so, weil wenn er das macht, dann ist der Schaden viel größer als der Nutzen. Erstens, er weiß es nicht mit Gewissheit, es sei denn, Allah sagt es ihm. Und zweitens, ihr kennt es ja, wenn er sowas machen würde, dann würden die Leute sagen, Vorsicht, geht lieber nicht nach Medina, nimmt den Islam lieber nicht an, weil der Prophet tötet die Delegationen, die zu ihm kommen. Und wisst, solche Märchen bzw. solche Gerüchte verbreiten sich sehr, sehr schnell. Auch kamen Delegationen, um nicht um den Islam anzunehmen. Die Delegation von Najran, einem Ort aus Süden, im Süden Arabiens, sie kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sie waren Christen und sie sind gekommen, um ihn zu überzeugen vom Christentum. Ja? Das heißt, umgekehrt wollten sie ihn gewinnen. Die haben wahrscheinlich gedacht, jetzt kommen die ganzen Leute in den Islam, dann überzeugen wir den Führer und dann haben wir sozusagen alle unter uns. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten angeordnet, mit ihnen eine Mubahala zu machen. Eine Mubahala, liebe Geschwister, oder auf Arabisch Mula'ana, bedeutet, dass man, ein Aufruf, sich gegenseitig zu verfluchen. Ein Aufruf, sich gegenseitig zu verfluchen, das heißt, man verflucht denjenigen, der gelogen hat. Das heißt, man versammelt sich und man betet zu Allah, beide Parteien beten zu Allah, dass sie denjenigen vernichten sollen, der lügt. Und diese Mubahal ist eine gefährliche Sache, weil Allah subhanahu wa ta'ala erhört diesen Dua auf jeden Fall. Und die Leute aus Najran, sie wollten erst diese Mubahala eingehen, weil Allah sagt im Quran al-Karim, wenn nun mit dir, sie haben diskutiert über Isa a.s., ist der Sohn Gottes, Gott selbst, Gesandter Allahs und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat fast 80 Ayat im Quran herabgesandt, Surat al-Imran, alles nur über diese, um seinen Propheten Argumente zu geben gegen den christlichen Glauben. Und Allah sagte, sinngemäß übersetzt, wer nun mit dir darüber streitet, über wer Isa ist und so, und Göttlichkeit, Dreifaltigkeit und so, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, weil die Christen, sie haben kein Wissen darüber, sie haben Vermutungen, so sagt zu denen, kommt her, lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen und so den Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen. Und die Leute von Najran haben dann Angst bekommen und haben es bevorzugt, keine Mubahala einzugehen, und sie haben sich geeinigt auf die Jizya. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah Amr ibn al-Jarrah radiallahu anhu zu ihnen geschickt, um die Jizya einzukassieren. Und zweifellos ist das trotzdem ein Gewinn gewesen. Also auch wenn sie den Islam nicht angenommen haben, haben die Muslime dadurch es geschafft, die Leute von Najran zu trennen vom römischen Imperium. Das heißt, sie haben die Christen, subhanallah, die Christen von den Christen getrennt, und sie haben nicht auf die Christen für die Muslime zu gewinnen. Ja? Weil auch wenn sie Religion behalten, lieber sie sind freundlich und gut gesinnt, den Muslimen leben mit ihnen Frieden, als dass sie mit anderen gegen sie kämpfen. Ja? Und Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, erwähnte auch das Volk der Asch'ariyin und die Leute aus dem Jemen und das Volk von Daus. Das Volk von Daus ist das Volk von Abu Huraira, radiallahu ta'ala, anhu. Und das Volk von Tayyi und Adi ibn Hatim und andere. Abdullah ibn Abbas, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, er berichtet, dass ein Volk namens Banu Sa'd ibn Bakr, sie haben einen Sahabi namens Dhimam ibn Tha'laba nach Medina geschickt. Dhimam, radiallahu ta'ala anhu, war eine kräftige Person mit vielen Haaren, und er hatte zwei Zöpfe gehabt, und er hat sein Kamel niederknien lassen vor der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat es angebunden und ist dann in die Moschee gegangen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß gerade mit seinen Freunden in der Moschee, und dann sagte er: Ayyukum ibn Abdul Muttalib, wer von euch ist der Sohn von Abdul Muttalib? Gemeint ist natürlich der Enkel, weil im Arabischen das Wort Sohn heißt auch Enkel. Okay? Und darin erkennt man sehr schön, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erkannt werden konnte aufgrund seiner Kleidung oder aufgrund, dass er irgendwie etwa ein Zeichen an sich hat, wodurch man ihn erkennen kann. Ja? Sondern er war einer von vielen Menschen und hat sich so gekleidet, wie die anderen sich kleiden, und war unauffällig. Er war nicht überheblich. Und dann sagte er: Ich bin der Sohn von Abdu al-Muttalib. Dann sagte er: Muhammad. Er sagte: Jawohl. Dann sagte er: Hör mal zu, Muhammad. Ich werde, er ist natürlich noch kein Muslim, er ist gekommen, um zu fragen. Ja. Er sagte: Hör zu, Muhammad. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, aber ich werde grob und unhöflich sein. Deswegen werde mir bitte nicht böse. Offensichtlich war das sein Charakter, so zu reden. Oder noch besser, er wollte hart sein in seiner Aussage, sodass er sieht, sein Gegenüber meint das ernst, ist er standhaft oder erschreckt er zurück und ist nicht überzeugt von dem, was er sagt. Deswegen hat er ihn hart angenommen, und er sagte zu ihm: Bitte sei deswegen mir nicht böse. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich werde dir nicht böse sein, frag, was du möchtest. Dann sagte er zu ihm: Ich bitte dich eindringlich bei Allah, ist Allah derjenige, der dich zu uns als Gesandten geschickt hat? Er sagte: Jawohl. Er sagte, ich bitte dich bei Allah, ist Allah derjenige, der dir angeordnet hat, dass wir ihn alleine anbeten sollen und ihr nichts beigesellen dürfen und dass wir diese gesamten Götzen und diese, die wir als Ebenbürtige neben Allah eingesetzt haben, dass wir diese alle weglassen sollen, dass wir alles, was unsere Väter angebetet haben, dass wir das alles wirklich vermeiden sollen? Er sagte, jawohl. Und so hat er ihm alle Säulen und wichtigsten Pflichten des Islam nach ihm gefragt. Das hat sich verbreitet. Zu was ruft Muhammad s.a.w. auf? Ah, zu La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, zum Gebeten, zum Fasten, zum Zakat und zu Hajj. Und er fragte ihn nach diesen ganzen wichtigsten Säulen. Und daraufhin sagte er, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass du der Diener Allahs und sein Gesandter bist. Ich werde all diese Pflichten umsetzen und ich werde das vermeiden, was du mir verboten hast, aber mehr werde ich nicht tun, aber ich werde auch nicht weniger tun, als was du von mir verlangt hast. Und daraufhin ist er weggegangen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Wahrheit spricht, dann wird er ins Paradies eingehen. Dhimam, radiallahu anhu, kehrte zu seinen Leuten zurück. Sie haben sich um ihn versammelt, um zu hören, was sagt dieser Mensch, zu was ruft dieser Mensch auf, der sich als einen Propheten bezeichnet. Und er hat vor ihnen ihre Götter, Al-Lat und Al-Uzza, aufs Schärfste beleidigt. Und sie sagten zu ihm, Dhimam, fürchte dich, seh dich vor, nicht, dass du heimgesucht wirst von der Krankheit Weißgeflecktheit und Leprakrankheit und nicht, dass du krank wirst geistig krank wirst. Weil sie dachten, dass diese Götter schaden können, wenn man sie beleidigt. Und er sagte, wehe euch, sie können bei Allah, sie können weder schaden, noch können sie nützen. Wahrlich, Allah hat einen Gesandten geschickt und er hat ein Buch hinabgesandt, um euch dadurch zu erretten, aus dem, worin ihr euch befindet. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Ich bin zu euch von ihm gekommen und überbringe euch das, was er euch anordnet und das, was er euch verbietet. Und dann, subhanallah, er sagte, dass der Tag ist nicht vergangen, ohne dass jeder Einzelne von seinem Volk den Islam angenommen hat. Jeder Mann und jede Frau aus diesem Volk von Dhimam radiallahu ta'ala anhu haben den Islam angenommen. Und das ist, liebe Geschwister, das 9. Jahr gewesen. Und in dem sich viele dieser Angelegenheiten ereignet hat. Und das islamische Reich hat sich auf der arabischen Halbinsel schlagartig ausgebreitet. Und alle verschiedenen Stämme haben sich politisch ergeben. Manche von ihnen haben den Islam angenommen. Manche von ihnen haben den Islam nicht angenommen. Und das Entscheidende ist, liebe Geschwister, dass die verschiedenen Staaten, die es vorgegeben hat, sie alle sind gescheitert, als es darum ging, die Leute in der arabischen Halbinsel zu vereinen. Alle sind gescheitert. Und der Einzige, dem es gelungen ist, die Menschen zu vereinen, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich ist das durch die Unterstützung Allahs subhanahu wa ta'ala, aber entscheidend ist, dass der Grund dafür war, die Botschaft, auf die er seine Da'wah aufgebaut hat. Die Botschaft war La ilaha illallah. Das war die Fitra. Das war die einfachste Möglichkeit, alle Muslime zu vereinigen. Dass ihr Ziel ist Allah Azza wa Jal und nicht die Macht in diesem Leben. Ihr Ziel ist die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala und nicht Vermögen und Frauen und Macht und was nicht was. Und so kann man die Menschen vereinen. Und jeder Mensch, der auch heutzutage die Leute versucht zu vereinen auf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, auf dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gemäß dem Verständnis der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, die ersten drei Generationen, diese Menschen werden erfolgreich sein, zweifellos. Weil das ist der Islam, wie er uns überliefert worden ist, und das ist der Islam, wie der Prophet alaihi salatu wasalam ihn gepredigt hat. Alle anderen Dinge, die auf Nationalismus aufgebaut sind, oder die auf Patriotismus aufgebaut sind, oder auf andere Religionen aufgebaut sind, sie werden die Menschen niemals vereinen können. Und wenn sie sie vereinen, dann kurzweilig, aber nicht so stark und nicht so verbrüdert und nicht so ihr Herzen so miteinander vereint, wie der Islam es geschafft hat. Wa sallallahu wa sallam, mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.